das lohnt sich nicht, verbieten lässt und Öffentlichkeitsgesetz. Mehr zum bösen Rassen, Hetze und zu klar Parteien Grenzverletzer, der mit seinem Hass auf Minderheiten Klischees bedient, um zu verleiten. Minderheit ist meiner böse Täter, ausgeflogen aus dem Club.